Storr glaubt, dass die fatale Krise des Selbst, die zum Selbstmord führen kann, eine systemische ist. Unsere Gesellschaft fördert sozialen Perfektionismus im Spiegel der anderen und damit enttäuschte Erwartungen und Brüche in der eigenen Erzählung. Wenn die eigene Heldenreise offenkundig nicht aufgeht, wenn man sich selbst nur noch als Man in the Hole wahrnimmt, wird man sich selbst zum Antagonisten. Es gibt, um noch einmal Irvin Goffmans Theatermetapher aus Kapitel 3 aufzugreifen, keine Hinterbühne, keinen Backstage-Bereich mehr, wo wir uns von der Selbsterzählung ausruhen könnten. Der Kapitalismus verlangt uns in einem Fort Selbstoptimierung ab. Der Streit um politische Deutungshoheiten versetzt uns in konstante Alarmbereitschaft. Der Kampf um die narrative Hegemonie laugt uns aus. Ständig müssen wir explizite wie implizite Narrative durchleben, bewerten und in unsere Selbsterzählung einsortieren. Unser narratives Selbst ist pausenlos herausgefordert. Dabei sind wir doch eigentlich gerade dann am glücklichsten, wenn wir uns ausnahmsweise einmal selbst vergessen. Was wir uns über Glück erzählen. Alles beginnt schon wieder mit einer Wette. Und zwar zwischen Gott und dem Teufel. Diesmal ist der Gegenstand die Seele des Dr. Faustus. Der Teufel darf den frommen Mann in Versuchung bringen, um zu beweisen, dass Gottes Schöpfung nicht die beste aller möglichen Welten ist, sondern fehlerhaft, weshalb auch die Menschen anfällig für die diabolische Verführung sind. Fußnote: Der gute Goethe hat sich hier natürlich massiv aus dem alttestamentarischen Buch Hiob bedient, in dem schon einmal um eine Seele gewettet wurde. Faust jedoch nimmt im Gegensatz zum armen Hiob einen klassischen Ikarusbogen. Durch den Pakt mit dem Teufel steigt er erst ganz hoch, um dann ganz tief zu fallen. Wohingegen Hiob durch die Prüfungen des Teufels, der ihm erst alle seine Nutztiere, dann seine 10 Kinder und schließlich seine Gesundheit nimmt, schrittweise zu einem Tiefpunkt geführt wird. Von dort aber, weil er weiter zu Gott hält, wieder rehabilitiert und mit neuen Nutztieren, Kindern und Gesundheit ausgestattet wird.